Folge 22 von 24. Die Spannung war sicher kaum auszuhalten. Oder auch nicht. Jedenfalls sind wir wieder da. Wieder zurück im Ramses Hotel in Ägypten. Unsere kleine Wüstenexpress-Reisegruppe verharrte immer noch schwitzend im Kaminzimmer. Gräfin Sophie von Scharmützel, Platz, ja. Sir Lancelot Smith, ja. Hamilton Focus, das ist ja interessant. Der freundliche Zugbegleiter Herr Ola, ja, Dr. Robertson Davis, guten Abend. Wolfram Ulitzner, ja. Jupp Straten Willi Dahl und selbstverständlich Albrecht Friedrichsberg, der weiter vor dem prächtig vor sich hinprasselnden Kaminfeuer auf- und abstritt. Einige hatten sich nochmal vom Digestiv nachgeschüttet und der eine oder andere musste seine Zigarre noch einmal entzünden. So atemlos war die Zeit zuvor vergangen. Und so standen sie weiter, erwartungsvoll im Halbkreis um Friedrichsberg und harrten der Letzten. Wo war ich stehen geblieben? Du wolltest zu der Person kommen, die hinter all den noch nicht aufgeklärten Anschlägen und Morden steckt. Meine Worte... In der letzten Folge. Genau. Kommen wir also zu... Malik, dem Kamelhirten. Hm? Moment mal, schlägt dir die Hitze zu sehr aufs Gemüt? Wieso? Ja, Malik ist doch gar nicht hier. Doch, das ist er. Hat er sich irgendwo versteckt? Nein, er steht brav mit euch zusammen vor mir. Alle schauten sich um, nach links, nach rechts, vor und wieder zurück, aber niemand konnte den Kamelhirten entdecken. So genial Ihre Kombinationsgabe auch ist, so schlecht sind Ihre Augen. Sie sollten zum Arzt gehen. Das glaube ich nicht. Malik ist nämlich nicht nur Malik. Malik ist auch Kostas. Kostas, der Grieche? Aber Entschuldigung, ich sehe auch keinen Kostas hier. Mr. Focus, Malik und Kostas sind hier. Glauben Sie mir. Der Mann dort ist wahnsinnig. Wir haben die beiden auch schon als einäugigen Piraten kennengelernt. Doch der hat es ja nicht mehr bis in den Wüstenexpress geschafft. Friedrichsberg, müssen wir uns Sorgen um dich machen? Um einen guten Freund von einäugiger Malik Kostas Pirat hingegen schon. Was fasst der? Von der Mumie, die uns von Ur-Erkenschwieg bis in die Wüste verfolgt hat. Eine Mumie? Das wird ja immer verrückter. Das würde ich nicht sagen. Schließlich sind wir hier in Ägypten. Ja, und was ist jetzt mit der Mumie? Wir konnten uns vor dem Abendessen endlich von dieser mordenden Killermumie befreien, die uns während der ganzen Reise ziemlich zugesetzt hat. Ach so. Und wie ist Ihnen das gelungen? Wir haben sie solcher Art beböllert, dass sie Feuer gefangen hat und in einem großen Puff explodiert ist. In einem Puff? In einem lauten Knall. Ah, ich dachte schon. Friedrichsberg, was ist jetzt mit dem Malik Kostas Piraten? Du hast uns alle vollkommen verwirrt. Der Einäugige hat es immer wieder auf unser Leben abgesehen. So hat er auch irgendwann den Eierlikör vergiftet. Leider hat es den Falschen getroffen. Und zwar mich! Vollkommen richtig. Wen sollte es denn treffen? Mich. Ach! Ja, hat es aber nicht. Malik Kostas hat es noch dreimal versucht. Einmal mit einem herunterfallenden Felsblock. Nee, der galt mir. Irrtum. Dann über eine Stolperfalle im Hotelflur in Griechenland. Was? Moment, davon hast du gar nichts erzählt. Na gut, ihr müsst ja auch nicht alles wissen. Es war ein Filzpantoffel auf dem Boden im Halbdunkel arrangiert. Ui. Ui. Ja, gut. Und einmal hat er ein Mythenspektakel auf der Akropolis inszeniert. Mit seinem Freund, der mordenden Mumie, zusammen. Und... ich muss gestehen, das war schon beeindruckend. Malik Kostas ist ein Meister der Maske und Verkleidung. Deswegen kann er hier auch sitzen, ohne von uns erkannt zu werden. Denn in Wirklichkeit ist Malik Kostas... Ja? Der Handelsvertreter Wolfram Ulitzner. Was? Tja... Wo nehmen Sie das denn her? Aus Ihrer Einäugigkeit. Das ist ja eine Unverschämtheit. Nein, das ist Realität. Sehen Sie, eines seiner Augen stiert immer nur vor sich hin. Und wenn schon, was soll das denn beweisen? Es beweist, dass Sie nicht der Handelsvertreter Wolfram Ulitzner sind. Was? Auch das eine perfekte Verkleidung. Schwachsinn. In Wirklichkeit ist Malik Kostas der unfassbar intelligente und wandlungsfähige und längst Verstorbene. Ja, was will er nun? Eugen Eigen. Nein! Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch gar nicht wahr sein. Was sagen Sie denn da? Ich hab ihn doch sterben sehen. Vor meinen Augen ist Eugen Eigen tot zusammengebrochen. Vor unser aller Augen. Zumindest haben wir das so gesehen. Er ist es aber nicht. Das war ein perfektes Schauspiel, das er da für uns inszeniert hat. Als einziger von uns allen bestellt er als Vorspeise Tintenfisch und bricht nach dem Verzehr des augenscheinlich tödlichen Tintenfisches tot zusammen, aber er spielt das nur für uns. Er fällt auf den Teller, erstickt. Sehen wir, denken wir, aber er lebt. Er atmet flach. Hier kommen ihm seine jahrelangen Yoga- und Entspannungsübungen zu Hilfe. Alle gehen davon aus, dass er tot ist. Und noch bevor irgendeiner den Umstand untersuchen kann, erschlägt der Kronleuchter den Nächsten und tötet ein Schuss am offenen Fenster den Übernächsten. Die drei Körper werden abtransportiert, die zwei Leichen kommen zur Polizei und Eugen Eigen verschwindet mit Hilfe seines Kumpans, der Mumie. Mit ihr zusammen macht er sich am nächsten Tag wieder auf den Weg, uns hinterher nach Ägypten, um uns hier in diesem Hotel wieder zu begegnen, jedoch diesmal in seiner neuen Verkleidung als Wolfgang Ulitzner. Wirklich, Sie haben eine blühende Fantasie, Herr Friedrichsberg. Leider nein, Herr Eigen. Mein Name ist Ulitzner. Das ist er nicht, Herr Eigen. Und das und wissen Sie auch. Sie sind ein begeisterter Abenteuergeschichtenleser, schon als Kind. Daher ist Ihr größter Traum immer schon gewesen, einmal an einer großen Expedition teilzunehmen. Noch besser, einmal einen Schatz zu finden. Na und? Wer träumt nicht davon, einmal einen unermesslichen Schatz zu entdecken? Ja, nee, da hat er recht. Ja, über einen alten Kumpel aus Studientagen, der hier in dem Hotel als Animateur angestellt ist und ab und zu die Gäste als lebendige Mumie erschreckt, dringt nun spannende Kunde an Ulitzners Ohr. Nach einem anstrengenden Mumientag belauscht dieser nämlich abends in der Hotelbar ein Gespräch meines alten Freundes Dr. Robertson Davies mit jener ermordeten Dame in Rot über die Ausgrabungen und dass sie für eine gewaltige Entdeckung vertrauenswürdige Unterstützung brauchen, nämlich mich. Ihr Bandagenfreund ruft sie folglich an, weil er es auch ziemlich satt hat, bei 41 Grad im Schatten voll eingewickelt hinter Büschen Touristen aufzulauern. Sie schmieden zusammen einen Plan, der beinhaltet, uns aus dem Weg zu räumen und an unserer Stadt bei Dr. Davies vorstellig zu werden. Ihre Verkleidungskünste sollten ihnen dabei helfen. Sie verwechseln mich mit diesem Bratislav Pegipenko da. Perfekt! Jetzt haben Sie sich endgültig verraten. Wenn Sie nicht mit uns an Bord des Wüstenexpresses gewesen wären, wüssten Sie von dieser Person gar nichts. Aber gut, dass Sie Pekipenko noch mal erwähnen. Aber er war nämlich vor langen Zeiten Ihr Lehrmeister auf einer Pantomime-Akademie in Südfrankreich. Deshalb sind Sie so geschickt im Täuschen und Tricksen. Sie haben ihn in den Zug bestellt, denn zusammen mit Ihrem Freund, der laufenden Mulbinde, wären Sie ja nur zu zweit gewesen. So hätten Sie Stratendahl und mich nicht glaubhaft ersetzen können. Doch leider gelingt mir das unmöglich Geglaubte und ich schaffe es, Pekipenko zu stellen und dingfest zu machen. Sie fantasieren, das liegt an Ihrer Dehydrierung. Hitze hier im Raum. Ich mach mein Fenster auf. Bleiben Sie vom Fenster weg, sonst werde ich keine Sekunde zögern, auf Sie zu schießen. Was ist ohne dabei? Steht jetzt. Nehmen Sie dann Schweine hier. Danke. Sie sehen, kein Entkommen. Aber lassen Sie mich mit dem spannendsten Teil fortfahren. Oh ja. Noch ist nicht geklärt, warum Professor Ambrosius und einige andere sterben mussten. Und noch interessanter, warum Sie alle darüber hinaus noch Ihres rechten dicken Zehs verlustig gingen. Lieber Eugen, eigentlich war es ja andersrum. Sie brauchten tatsächlich nur den dicken Onkel von diesen Leuten. Aber Sie waren sich gleichzeitig ziemlich sicher, dass keiner einen Zeh von sich freiwillig rausrücken würde. Deshalb mussten die armen Menschen alle sterben. Wie? Tja, das war jetzt so interessant an diesen Zehen. Da kommt Ihr Wickelfreund wieder ins Spiel. denn er hatte damals ebenfalls belauscht, dass Dr. Davis neben mir und meinen beiden Helfern noch 7 weitere Personen nach Ägypten gelotst hat. Denn mein Freund Dr. Davis hatte herausgefunden, dass mit der Beerdigung dieser mythischen Pharaonin die Lage ihres gut versteckten Grabes als kombinierte Karte auf die Unterseite von 7 rechten dicken Zehen eintätowiert wurde. So. Nur wer die Abbildung aller 7 Zehen zusammenführen würde, könnte das Grab und die Schatzkammer ausfindig machen. Ja, aber die abgeschnittenen Zehen gehörten doch Menschen von heute. Wie hängen die mit einer mehrere tausend Jahre toten ägyptischen Königin zusammen? Sehr gute Frage, Dahl. Es handelt sich im Ursprung um Bedienstete der besagten Pharaonin. Verstarb einer von ihnen, wurde dieser Teil der Karte einem anderen Familienmitglied unter den rechten dicken Zeh tätowiert. Aber nur alle 7 Zehen zusammen ergeben einen sinnvollen, kompletten Lageplan des Schatzes. Deswegen mussten Sie, Herr Eigen, alle 7 Zehenträger töten und ihnen die Zehen abschneiden. Und das war keine schöne Sache. Können Sie mir glauben? Ja, das glaube ich gerne. Sie haben sie umgebracht, haben sich in den Besitz der Zehen gebracht und wollten nun an unserer Stadt den Schacht von Dr. Davis benutzen, um zur unterirdischen Pyramide vorzudringen. Aber wie sind Sie denn darauf gekommen, dass ich hinter der Sache stecke? Eine weitere gute Frage. Als wir eben in der Türe Ihres Zimmers zusammenstießen, wehte mich durch Zufall ein Hauch von Käsefüßen an. Meine alarmierte Spürnase vermutete sofort, Sie sind im Besitz der abgetrennten Zehen. Vorher konnte ich durch die offene Türe beobachten, wie Sie auffällig, unauffällig eine Holzbox in Ihrem Schreibtisch verschwinden ließen. Dahl ist mit Ihnen ins Restaurant. Ich habe mir mit Strapen Zugang zu Ihrem Zimmer verschafft und kurz in die Box gucken können. Aber da haben Sie ja alle 10 gesehen. Alle 7. Eben. Nur noch eine Kleinigkeit zu den Zehen. Die Dame in Rot gehörte auch zu den Nachfahrinnen der 10-Tattoo-Trägerinnen. Als sie beim Abendessen erschlagen wurde, stöhnte sie ja nochmal auf. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Ich bin zu ihr hin und sie flüsterte mir etwas ins Ohr. Ja, aber was denn? Das war der Hinweis auf die Geschichte der Zehen. Ach! Ja, und sie sagte mir mit letzter Kraft, dass ich im Gepäck von Professor Abraham Ambrosius, selber Schatzkartenzehnträger in x-ter Generation, nach Aufzeichnungen suchen sollte. Leiche und Gepäck befanden sich wohl verstaut im Zug. Dort habe ich dann gesucht und bin fündig geworden. Der Professor hatte alles akribisch aufgeschrieben und festgehalten. Und so habe ich alles über die Geschichte der Zehen erfahren. Was? Das habe ich noch nie erlebt. Ich weiß. Danke. Was ich allerdings nicht weiß und was ich auch nicht verstehe, Sie stecken doch auch hinter der Schallplatte. Schatz, ich grüße dich aus der Ferne. Ganz genau. Ja, und? Ja, was sollte das mit der Schallplatte? Das diente der Verwirrung. Verstehe ich nicht. Ah, dann hat wenigstens das funktioniert. Doll. Aber sagen Sie mal, Friedrichsberg, woher haben Sie das eigentlich alles? Habe ich mir aus den Fingern gesaugt und dabei meiner Fantasie freien Lauf gelassen. Das gibt's doch nicht. Sie haben weder Beweise noch Indizien oder sonst was? Nö, nix. Aber Sie haben mit allem recht. Gute Nase, gutes Bauchgefühl. Toll! Ich bin eben genial. Sie sind ein gewiefter Hund, Friedrichsberg. Ja, das kann man so sagen. Man kann es allerdings auch schöner formulieren. Dazu fehlt mir die Zeit. Wieso? Sie haben jetzt alle Zeit der Welt. Draußen vor der Türe steht die ägyptische Polizei, der es eine Freude sein wird, Sie zu verhaften und den deutschen Kollegen auszuliefern. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Dazu wird es nicht kommen. Ich empfehle mich, meine Herrschaften. Und mit diesen Worten zog Wolfram Ulitzner, alias Eugen Eigen, aus seiner Jackentasche eine winzige Kapsel hervor, die er unaufgeregt auf den Boden neben sich fallen ließ. Die Kapsel zerbrach. Augenblicklich strömten Unmengen grauen Nebels in Kombination mit ekelhaftem Gestank heraus und innerhalb von wenigen Sekunden konnte man im Kaminzimmer die eigene Hand vor Augen nicht mehr sehen. Was ist das? Was soll das? Kann nicht mal einer hier die Fenster aufmachen? Das Fenster ist ja schon auf. Aber ich sehe nichts mehr. Dann mach die Tür auf, so kommt vielleicht ein Durchzug zustande. Aber wo ist die verfluchte Tür nur? Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Ja, hier, ich mach sie auf. Gut. Besser. Ich glaube, es funktioniert. Der graue Schleier lüftet sich langsam. Ja, es geht schon wieder viel besser. Aber was denn? Wo ist Ulitzner? Ich meine Malik, also besser Eugen Eigen. Weg. Tatsächlich, der Mistkerl ist verschwunden. Er hat sich aus dem Staub gemacht. Was für eine Type. Aber wie ist er denn hier raus? Vor der Tür steht die Polizei, die hätten die doch direkt festnehmen müssen. Ja. Ganz einfach, er hat den anderen Weg genommen, ab durchs Fenster. Das kann doch gar nicht sein. Wir sind hier in der wievielten Etage sind wir hier? Im Erdgeschoss. Nee, dann kann's gehen. Tja, Herr Friedrichsberg, damit haben Sie wohl nicht gerechnet. So genial sind Sie also wohl doch. Meine liebe Frau Smirnikova. Für Sie immer noch Frau Gräfin. Beileibe nicht. Ich habe doch mit allem gerechnet. Und ich bin mir sicher, wir werden noch einmal mit diesem Oberschurken konfrontiert werden. Weiter geht's mit Folge 23.